Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Jahresvorschau bei den Ballermann na, na, Nachrichten. Ballermann na, na, Nachrichten. Deutschland! Die große Koalition zerbricht im Februar, weil man sich stets zu einig war. Sie konnten sich nicht mehr unterscheiden, da fingen die beiden an sich zu streiten. Sie wollten niemals auseinander gehen, weil sie sich einfach viel zu ähnlich sehen. Kann man auseinander nicht halt sehen, deshalb wollen wir sie niemals wieder wählen. Den Friedensnobelpreis kriegt Assad von Syrien. Das wär Wahnsinn! Kühler, kühler, kühler! Und Boris Becker gewinnt die WM in Brasilien. Hauptsache er ist weg! Weg! Auf einmal großer Lauf! Großer Lauf! Im Vatikan! Im Vatikan! Denn auch der zweite Papst, er tritt zurück. Aus Wechsel! Halleluja! Und dann kommt noch im Vatikan die Frauenquote. Ballermann, na, na, Nachrichten. Ballermann, na, na, Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR3.